Wenn der Frühling kommt ins Land, nimm dein Mädel bei der Hand, dann geht in die Höfe singen. Denn wir sind die Stadt der Lieder und uns blüht der weiße Flieder neben manchen anderen Dingen. 1, 2, 3 und 4, glücklich bin ich nur bei dir, doch fehlt uns das Zimmer zu dem Zwecke. Im Prater blühen wieder die Bäume, doch wenn ich mit dir von der Liebe dort träume, biegt ein Wachmann um die Ecke. In einem kleinen Café in Herneus kann man bis 1 allenfalls, aber nicht länger nachts sitzen. Dann stehen wir draußen. Fürs Zimmer kein Geld, die Nächte sind kalt, schön ist die Welt. Es heißt Bänke zum Schlafen benützen. Ja, wenn die Elisabeth noch die Unterstützung hätt, dem Franz seine kürzen sie morgen. Dabei, so steht's an jeder Wand, regieren uns Herren mit starker Hand, die haben wohl andere Sorgen. Mein Schatz, ich bin in dein Parfum verliebt, wenn das halt nur 2 Mittagssuppen gibt. Da kommt schon wieder ein Schmier. Schlag einen schönen Schlussakkord, nimm dein Mädel und geh fort in den nächsten Hof mit ihr.